Sozial- und Humanwissenschaft war gestern. Es fällt auf, dass keine einzige dieser Aussagen nach dem Methodenkanon der Sozialwissenschaften verifizierbar ist. Man versuche es. Gleichwohl finden Sie im Leser ein Echo, sei es, dass er Ihnen zustimmt, Sie ablehnt oder sich neutral fühlt. Es sind diese Bewusstseinsqualitäten, deren Vorkommen in Stichproben sich messen lässt. Nur diese Messungen, um deren Verfeinerung und Kombination, zum Beispiel in der Gestalt von Korrelationsrechnungen, neuerdings auch mit den Instrumenten der Quantenphysik, sich in diesen Wissenschaften alles dreht, gelten als wissenschaftlich. Alles, was darüber hinausgeht, ist in den Bereich des Feuilletons verwiesen, sind Weltbildfetzen mit Unterhaltungs-, aber ohne Wahrheitswert. Man ist bereit, dafür zu zahlen. Darüber kann man sich dann lustig machen. Auch dafür gibt es Geld. Unterhaltung ist eine Ware. Die Sozialwissenschaften sind im Kantschen Paradox gefangen. In den Fragestellungen, ohne die es nichts zu messen gibt, bilden sich, bewusst oder unbewusst, subjektive Meinungen als Modelle ab. Das sind Annahmen darüber, wie sich vermeintlich die Welt bewegt bzw. die darin lebenden Menschen sich verhalten, und diese Modelle sich leider schlecht benehmen, wie jüngst Emanuel Dermann, ein jüdischer Quacksalber, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verlautbaren ließ. Sie haben keinen Bezug zur Wirklichkeit. Hinten kommt als Ergebnis in Abwandlung immer nur das heraus, was man vorn als Voraussetzung hineingesteckt hat. Der Kaiser ist wirklich nackt. Sind wir also am Ende einer Illusion? Der Illusion nämlich, dass die Wahrheit erkennbar ist? Keiner hat unserer Lage beredteren Ausdruck gegeben als Friedrich Nietzsche mit der Parabel vom tollen Menschen. Zitat: Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: Ich suche Gott! Ich suche Gott! Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. »Ist er denn verloren gegangen?« sagte der eine. »Hat er sich verlaufen wie ein Kind?« sagte der andere. »Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert?« So schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. »Wohin ist Gott?« rief er. »Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser können wir uns reinigen? Welche Sühne feiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat, und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. »Ich komme zu früh«, sagte er dann. »Ich bin noch nicht an der Zeit.« »Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert. Es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit. Das Licht der Gestirne braucht Zeit. Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne. Und doch haben sie dieselbe getan. Man erzählt noch, dass der tolle Mensch desselben Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem aeternam Deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet. Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind? Zitat Ende. Das ist die durchgeführte Trennung des Menschen von Gott, das Werk Judas, der vorläufige Sieg Jahwes über Jesus Christus, wie geschrieben steht. Zitat. Und es wurde ihm, Anmerkung des Autors, den Juden, gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu besiegen. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk, jede Zunge und jede Nation. Zitat Ende. Offenbarung 13, Vers 7 und 8. Den tollen Menschen erblickend, schreibt Nietzsche weiter, Zitat, es gab nie eine größere Tat, und wer immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Zitat Ende. Ein nietzscheanischer Hammerschlag der besonderen Art, aber die Wahrheit der Moderne. Auf der Strecke geblieben ist die Religion, nicht Gott, denn der ist unsterblich. Die endlichen Bilder und Vorstellungen vom höchsten Wesen sind verendet. Gott ist nur umgezogen. Er hat das Haus der Bilder verlassen und sich in der Kathedrale des reinen, von den Bildern befreiten Denkens niedergelassen, aus der er nicht mehr vertrieben werden kann. Diesen Umzug beschreibt Atzmon als Wechsel von der Außenansicht, in der das Judentum ewig eine Blackbox bleibt, zur Innenansicht des Geistes, in der er sich Zeugnis von sich selbst, die wahrhafte Gewissheit von sich, gibt. Atzmon proklamiert seinen persönlichen Exodus aus dem wissenschaftlichen Weltbild. Dieses beruht auf der Voraussetzung der Trennung. Dass Gott und Mensch getrennt sind, das heißt Gott nur Gott und nicht zugleich auch Mensch ist, Denkmöglichkeit des Atheismus. Dass der Beobachter und der Gegenstand der Beobachtung getrennt, das heißt selbstständige Existenzen sind. Dass der Geist eine Funktion der Materie ist, dass Wahrheit nur die durch Erfahrung, gesellschaftliche Praxis, vermittelte Widerspiegelung als Abbildung der selbstständigen, objektiven Welt in unserem Bewusstsein ist, dass also das Sein das Bewusstsein bestimmt, Materialismus, und allein die gesellschaftliche Praxis das Kriterium der Wahrheit ist, nach Karl Marx. Der Mut zu diesem Schritt wächst ihm zu aus der Entdeckung der Innensicht. Atzmon ist durch Otto Weininger auf diesen philosophischen Befund gestoßen. Dieser geht zurück auf René Descartes und liegt der Hegelschen Philosophie zugrunde. Wie er sich bei Otto Weininger darstellt, vermag ich nicht zu sagen. Nach Descartes war an sich schon die Möglichkeit ausgeschlossen, Gott als unterschieden und getrennt von seiner Erscheinung, also dem Menschen, zu denken. Denn als getrennt wäre die Erscheinung ein Außen im Verhältnis zu Gott, diesem somit eine Grenze, an der er als Wesen verendet. Gott wäre selbst ein veränderndes, das heißt endliches Wesen und nicht Gott. Atzmon ist aber offensichtlich noch nicht bis zur eigentümlichen deutschen Philosophie vorgestoßen. Bei Hegel, von Descartes ausgehend, verschwindet die äußere Welt nicht wirklich. Sie erhält aber eine gänzlich andere Bedeutung. In seiner Phänomenologie des Geistes und in der Wissenschaft der Logik hat Hegel gezeigt und in diesem Sinne bewiesen, dass und wie das Denken rein für sich, von aller Äußerlichkeit abstrahierend, in sich den Standpunkt wahrhafter Wissenschaftlichkeit gewinnt. Ihr ist jegliches Äußere Ausdruck des Inneren, Erscheinung und nicht ein selbstständig Bestehendes, also ein Objekt. An der Erscheinung erkennt sich das Innere, das Denken, genauer der Geist, und ist so erst Selbstbewusstsein, das heißt für sich seiender Geist, was dasselbe wie Gott ist. Der Geist gibt sich im Äußeren Zeugnis von sich selbst, liest sich daran zurück zu sich als dem Wesen der Erscheinung. Religio, Rückbindung. Es ist das, wie sich im Nachdenken dieses Weges zwingend ergibt, der einzige Weg, in dem die Wahrheit als Wissen zu gewinnen ist. Diesen Werdegang des Geistes, sich gegenwärtig zu halten, ist das A und O jeglicher Gewissheit, die dem Zweifel, dem Denken, standhält und die Frage, ob Gott ist, ad absurdum führt. Denn die Frage ist Denken und Gott ist Denken, also Geist. Wie könnte die Frage sich selbst fragen, ob sie ist? Sie ist Bewegung des Geistes, indem sie gestellt wird, also ist sie. Hegel zeigt, dass die Innenansicht des Geistes und nur sie die Wahrheit als Wissen und Gewissheit hervortreibt. Dieses Zeigen des Geistes ist die unmittelbare Offenbarung Gottes in jedem einzelnen Menschen. Ohne Wenn und Aber, ohne Priester, ohne Dogma. Hegel ist nur eine Hilfe. Die Nachfolge ist in seiner Nähe ein Nachdenken der Gedanken, die er schon gedacht hat. Er heischt nicht Gefolgschaft und er straft nicht. Nur gelegentlich zeigt er Unwillen gegen vorlautes Meinen, das er längst schon in seine Schranken gewiesen hat. Die hier erwähnte unmittelbare Zustimmung ist janusköpfig. Sie ist sowohl das kostbare Element der Vergegenwärtigung der Wahrheit zu allgemeinem Bewusstsein, als auch die Ölspur, auf der das allgemeine Bewusstsein ausrutscht, um in den schlimmsten Irrtümern zu landen. Der Prüfstein für die Beantwortung der Frage, ob das eine oder das andere der Fall ist, ist allein das Vernunftdenken, die Rückbesinnung, Reflexion der Erscheinungen auf den Begriff. Wir leben gegenwärtig in einem gesellschaftlichen Zustand, in dem mächtige Interessen dahin wirken, dass wir in allen wichtigen Fragen auf der Ölspur landen. Die Tätigkeit der sogenannten empirischen Sozialwissenschaften ist unter diesen Bedingungen lediglich eine Erfolgskontrolle, ob die satanischen Strategien der Täuschung und Desorientierung zielführend sind. Insofern sind sie für ihre Auftraggeber ihr Geld wert. Daran wird sich erst etwas ändern, wenn der Staat zu seiner Wahrheit kommt, der Abhalter des Bösen zu sein. Atzmon spricht vom jüdischen Mindset, was nichts anderes als jüdischer Geist bedeutet. Mit Weininger erkennt er, dass er nicht die Stellung eines Beobachters einnehmen kann, der von außen auf das Judentum wie auf einen Gegenstand blickt. Er gewinnt vielmehr die Innenansicht seines Judeseins, die ihn mit Contempt, zu Deutsch Verachtung, erfüllt. Er schöpft sein Buch aus seinem Leben als Jude und israelischer Staatsbürger. Dadurch ist es das authentische Protokoll der Selbstüberwindung des Judentums, die notwendig zugleich die Preisgabe des Staates Israel ist. Dieser wird von der Landkarte verschwinden, getilgt von der Hand der Judenheit selbst. Wo heute noch Israel ist, wird morgen das freie Palästina sein. Wie das geht, ist bei Atzmon nachzulesen. Er beschreibt die zunehmende innere Abkehr der in Israel geborenen Juden vom Judentum und zugleich vom Judenstaat. Der gleichzeitig zunehmende Einfluss des orthodoxen Judentums im staatlichen Getriebe Israels erzeugt die innere Spannung, die notwendig ist, um die Auflehnung gegen Jahwe in Israel selbst zum Siege zu führen. Damit haben wir den entscheidenden Durchbruchspunkt vor uns. Der Kaiser ist nackt. Es ist hier nicht der Ort, vollumfänglich die Quintessenz aus Atzmons Buch auszubreiten. Dazu bedarf es auch noch eingehender Studien. Aber es lässt sich in allgemeiner Form der Wesenskern der Atzmonschen Gedanken bezeichnen. Er zeigt am wichtigsten und bedrängendsten Gegenstand, der sich überhaupt den Sozialwissenschaften in unserer Zeit darbietet, an der Judenfrage, deren vollständigen Bankrott, sodass wir diese Gattungsbezeichnung nur noch in Anführungszeichen einschließen sollten, um zu verdeutlichen, dass deren Wissenschaftsanspruch kategorisch zu bestreiten ist. Jewish Mindset ist gegen die Wahrheit aufgestellt. Fußnote: Jüdische geistige Haltung, Jewish Mindset. Anmerkung des Verlegers. Treffender wäre eventuell jüdische Denkweise für den vom Übersetzer von Atzmons Buch gewählten Begriff geistige Haltung. Im Alten Testament ist dem Judentum Jakob von Gott, Isaak, im Esau-Segen eröffnet, dass seine Beherrschung der nichtjüdischen Völker Esau enden wird, wenn diese sich gegen Jakob auflehnen. Siehe erstes Buch Mose, Kapitel 27, Vers 40. Zitat: Wenn du dich auflehnst, dann wirst du sein Joch abschütteln von deinem Nacken. Zitat Ende. Der wandernde Wehr ist ein inspirierender Beitrag zur Realisierung dieser Ansage. Atzmon versetzt den Sozial- und Humanwissenschaften als den wichtigsten Säulen der Judenherrschaft über die Nichtjuden einen vernichtenden Stoß. Diese Wissenschaften nämlich sind die Tarnkappenhersteller. Sie machen das Wesen des Judentums und die wesentlichen Bereiche der Wirklichkeit der Judenherrschaft als solche für die Völker unsichtbar, sind sich dessen aber nicht bewusst, mit wenigen Ausnahmen. Mit dieser Feststellung passt das, was hier zu entwickeln ist, nicht in das Raster von Verschwörungstheorien. Und das ist gut so. Alexander Solzhenitsyn erwähnt in der Einleitung zu seinem Monumentalwerk 200 Jahre zusammen, die Geschichte der Juden in Russland und in der Sowjetunion, beiläufig, dass ein endloser Streit in der Judenheit selbst herrscht, wer Jude ist und wer nicht. Es dreht sich dabei immer nur um Äußerlichkeiten. Atzmon hat schließlich erkannt, dass das Jewish Mindset, der jüdische Volksgeist, ausschlaggebend ist. Der Jude ist keine biologische Kategorie, Rasse, sondern vermittelt durch das, was in Bezug auf den Menschen zutreffend als seine zweite Geburt genannt worden ist. Die erste Geburt bringt ihn zu animalischer Existenz. Der Mensch ist auch Tier, aber mehr als das. Er ist Geist. Als rein biologische Existenz ist er nur das Rohmaterial für die kulturelle Prägung zum Geistwesen Mensch. Ohne diese bringt er es nur zum Kaspar Hauser. Bildung und Erziehung sind die Mächte des Lebens als eines Menschlichen. Was ist das Wesen der Bildung? Hegel gibt folgende Antwort. Zitat: Die Vergangenheit durchläuft das Individuum, dessen Substanz der höher stehende Geist ist, in der Weise, wie der, welcher sich eine Wissenschaft vornimmt, die Vorbereitungskenntnisse, die er längst innehat, um sich ihren Inhalt gegenwärtig zu machen, durchgeht. Er ruft die Erinnerung derselben zurück, ohne darin sein Interesse und Verweilen zu haben. Der Einzelne muss auch dem Inhalte nach die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes durchlaufen, aber als vom Geiste schon abgelegte Gestalten, als Stufen eines Weges, der ausgearbeitet und geebnet ist. So sehen wir in Ansehung der Kenntnisse das, was in früheren Zeitaltern den reifen Geist der Männer beschäftigte, zu Kenntnissen, Übungen und Selbstspielen des Knabenalters herabgesunken und werden in dem pädagogischen Fortschreiten die wie im Schattenrisse nachgezeichnete Geschichte der Bildung der Welt erkennen. Dieses vergangene Dasein ist bereits erworbenes Eigentum des allgemeinen Geistes, der die Substanz des Individuums und so ihm äußerlich erscheinend seine unorganische Natur ausmacht. Die Bildung in dieser Rücksicht besteht, von der Seite des Individuums betrachtet, darin, dass es dies vorhandene Erwerbe, seine unorganische Natur in sich zehre und für sich in Besitz nehme. Dies ist aber von der Seite des allgemeinen Geistes als der Substanz nichts anderes, als dass diese sich ihr Selbstbewusstsein gibt, ihr Werden und ihre Reflexion in sich hervorbringt. Die Wissenschaft stellt sowohl diese bildende Bewegung in ihrer Ausführlichkeit und Notwendigkeit als auch das, was schon zu Momente und Eigentum des Geistes herabgesunken ist, in seiner Gestaltung dar. Das Ziel ist die Einsicht des Geistes in das, was das Wissen ist. Zitat Ende. Durch Bildung gibt sich Gott sein Selbstbewusstsein, welches seinen Ort in der Menschheit als Ganzer hat und in den unterschiedlichen Völkern als differente Facetten dieses Bewusstseins, als je besonderer Mindset, in Erscheinung tritt. Wissen tritt hier in zweierlei Gestalt auf. Als problematisches Wissen und als seinsidentisches Wissen. Das problematische Wissen ist uns nicht einverleibt, das heißt, wir sind nicht eins mit ihm. Wir nehmen nur an, dass es die Wahrheit ist, halten es aber für möglich, dass eines Tages es sich doch als Irrtum, also unwahr, herausstellen könnte. Hegel nennt dieses Wissen Meinung. Meinungen können bestritten werden, ohne dass der Bestreitende aus dem menschlichen Diskurs herausfällt. Reich der Meinungsfreiheit. Seinsidentisches Wissen dagegen ist ein Wissen, das wir unmittelbar verkörpern. Wir sind als Geist das bewusste Dasein der Wahrheit in dem Sinne, dass wir überhaupt nicht denken können, dass es anders sein könnte. Prüfstein ist, ob wir darauf unser Leben verwetten würden. In früheren Epochen hat der Glaube Berge versetzt, das heißt, dieser nahm die Stelle des seinsidentischen Wissens als Gewissheit ein. Die Moderne ist charakterisiert durch den Umstand, dass ganz allgemein der Glaube nicht mehr die Kraft hat, uns in der Gewissheit zu halten, für die wir unser Leben einsetzen würden. Die Judenheit hat großen Anteil an der Schwächung des Glaubens. Und das ist ein Verdienst, auch wenn eine glaubenslose Gemeinschaft, Volk, auf Dauer nicht überleben kann. Es sei denn, die Gewissheit der Wahrheit stellt sich auf andere Weise her. Es kommt dabei nicht darauf an, dass einzelne Individuen oder Teilgemeinschaften in sich noch die Kraft des Glaubens haben. Es kommt auf die umfassende Gemeinschaft, auf das Volk als solches an. Auf dieser Ebene geht es um die Einsicht des Geistes in das, was das Wissen ist. Der Januskopf der Moderne. Es ist das Charakteristikum der Moderne, dass sie in keiner einzigen Hinsicht ihren programmatischen Anspruch einlösen konnte. Das von ihr erfundene wissenschaftliche Weltbild ist eine einzige Ansammlung von Zweifelhaftigkeiten, weil die Logik, die ihm zugrunde liegt, selbst dem Zweifel ausgesetzt ist. Diese Logik lässt nur solche Sätze gelten, die nicht auf einen Widerspruch führen. Zwar ist der praktische Wert dieser Logik nicht zu bezweifeln, mit ihr bauen wir Autos, die fahren. Sie ermöglicht, dass wir Raketen konstruieren, die auf den Mond und gezielt noch weiter fliegen. Logisch denkende Physiker haben die Atombombe erdacht, mit der Harry S. Truman Hiroshima und Nagasaki mit seinen Bewohnern in eine riesige Rauchwolke verwandelte. Es ist diese Erfolgsbilanz, die die mathematische Logik so unangreifbar erscheinen lässt. Und da wir dahin gekommen sind, dass nur noch der äußere Erfolg zählt, hat sie einen epochalen Sieg davongetragen. Der unkritische Glaube an diese Logik hat alle Einwände, die von der klassischen deutschen Philosophie gegen ihre Allgültigkeit erhoben werden, als irrelevant abgetan und diskriminiert. Aber es sind heute die vom wissenschaftlichen Weltbild getragenen Fachwissenschaften, die wieder bei Kant und Hegel anlangen. Die Physiker vornehmlich mit der Einsteinschen Relativitätstheorie, der Heisenbergschen Unschärferelation und der Theorie der schwarzen Löcher. Die Systemtheoretiker mit der Feststellung Niklas Luhmanns, dass sich jede Aussage über die Gesellschaft auf, Zitat, logisch intraktablem Terrain, Zitat Ende, bewege, weil die verständige Logik nicht fähig sei, die Einheit von Subjekt und Objekt zu fassen. Die Wirtschaftswissenschaftler mit der Beobachtung von George Soros, dass die Theoriebildung auf diesem Gebiet zur Alchemie zurückgekehrt sei, weil sie das Phänomen der Reflexivität nicht erfasse. Die Kommunikationstheoretiker mit dem Eingeständnis von Jürgen Habermas, dass die Sozialwissenschaften, und nicht nur sie, die Lebenskraft von Tradition, Religion und Nation vergessen hätten. Dabei ist vergessen ein unangemessener Ausdruck. Es wurde jede Lebenskraft im wahrsten Sinne des Wortes nicht gesehen, weil die verständige jüdische Logik ihr Wesen von der Wahrnehmung abhält, wie eine Sonnenbrille die UV-Strahlung von der Netzhaut. Fußnote: Jürgen Habermas, ein Philosoph und Soziologe, wurde 1964 als Nachfolger Horkheimers ordentlicher Professor für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt-Main bis 1971. Er wurde der einflussreichste Vertreter der jüngeren Generation der Frankfurter Schule. Die Pseudotheorie von Habermas ist eine innerlich haltlose Mixtur aus Marx, Freud und weiteren jüdischen Ideologen. Er ist ein Einpeitscher der Umerziehung und war sein ganzes Leben lang dem antideutschen System uneingeschränkt dienstbar. Ende der Fußnote. So gesehen ist die Moderne der Irrtum über sich selbst ein Mythos. Die Bedingung der Möglichkeit dieses Irrtums ist die einseitige Betonung des Zweifels und die Außerachtlassung des Moments der Erkenntnis, des überwundenen Zweifels. Der Zweifel im eminenten Sinne ist der Zweifel an der Existenz Gottes. Im Ausgangspunkt der Moderne wurde nicht gesehen, dass die Existenz Gottes ebenso wenig bezweifelt werden kann, wie das Ich denke. Denn Gott als Gedanke ist in diesem enthalten. Das Ich denke und Gott ist ursprünglich und ewig identisch. Es ist dann ein weiteres, dass das Denken und nur das Denken über diese ursprüngliche Einheit hinwegkommt, aber nicht darüber hinaus. Das Ich denke als endliches Denken bleibt allem Denken erhalten und zugrunde liegend. Denn auch das absolute Wissen, das heißt das Sich-Selbst-Wissen des Absoluten, bleibt vermittelt durch das endliche Denken. Gott braucht uns, um zu sich selbst, zum Wissen über sich selbst zu kommen. Darin liegt alles Folgende. Oder andersherum. Ich als dieses Denkende setze ich in Großbuchstaben und Gott in eins. Es ist offensichtlich nicht möglich, dagegen Einwendungen zu erheben. Es ist da nur ein Gefühl der unendlichen Überheblichkeit, das zugleich der Stachel ist, dieses Gefühl denkend zu überwinden. Gefühle sind nach dem Prinzip der Moderne zum Einspruch gegen für wahr gehaltene Gedanken nicht zugelassen. Nur ein klarer, fassbarer Gedanke ist würdig, als Einwand zu gelten. Ein solcher wäre aber schon das über jenes einfache »Ich denke« hinweggekommene Denken, ein in sich reicheres Denken. Widerstrebende mögen sich fragen, ob Gott als von uns getrennt und in Folge als nicht existent gedacht werden kann, ohne dass wir uns dann auch selbst als nicht existent denken müssen. Zur Kontrolle des bisherigen. Gott ist nicht Gegenstand dessen, was wir außenweltliche Erfahrung nennen, denn ein solcher kann er nur sein, wenn er ist. Das aber ist die Frage. Gott ist Gegenstand der innenweltlichen Erfahrung auch nur, wenn er ist. Von daher, also von einem, der behauptet, er habe in seiner innenweltlichen Erfahrung keinen Gott, ist also auch kein Einwand gegen die Existenz Gottes zu erwarten. Denn wir haben das »Ich denke« zweifellos eine innenweltliche Erfahrung als Gott gesetzt. Wenn »Ich denke« gilt, dann gilt auch »Gott ist«. Damit ist, zunächst nur formal, der Satz »Gott ist überhaupt nicht«, in anderer Form »Es gibt keinen Gott«, als unwahr erkannt. Gleichzeitig ist aber auch der Gott unserer Vorstellung, insbesondere der Gott der Bibel, in unserem Denken untergegangen. Es ist freilich, jetzt dem Denken zuzusehen, ob Gott noch mehr ist als »Ich denke«. Dieser Aufgabe hat sich Hegel unterzogen. Sein Ausgangspunkt war die Einsicht, dass jegliches Denken in sich unterschieden und dadurch ewige Bewegung ist. Das Denken unterscheidet in sich das denkende Ich, das sich in der Flucht der Gedanken erhält und durchhält, und seinen Gegenstand, der ewig ein anderer ist. Dieses denkende Ich verändert sich aber unaufhörlich, indem es Gedanken hervorbringt und ist gleichwohl immer dasselbe. Diese Erkenntnis ist der Hegelsche Ausdruck von der Identität der Identität und Nicht-Identität. Er hat diesen auch als die erste Definition des Absoluten, also Gottes, bezeichnet. Es ist die Unscheinbarkeit dieses einfachen Gedankens, dass Gott und ich denke dasselbe ist, die bisher verhindert hat, dass in ihm die neue, dem Gedanken der Freiheit besser entsprechende Gestalt des absoluten Geistes erkannt ist. Der Anfang der Freiheit lag im Prinzip des Judentums. Der jüdische Mensch setzt seine Substanz als Macht gegen sich, als den eifrigen Gott Jahwe sich gegenüber, gegen die er ein Nichts ist. Dieser Anfang der Freiheit ist aber absolute Unfreiheit. Denn wovon der jüdische Mensch in allem abhängt, ist ihm ein fremder Wille, der als Gesetz ihm auferlegt ist. Unfreiheit ist eben dies, einem fremden Willen gehorchen zu sollen. Der mosaische Glaube ist also die Zumutung an den Menschen, an seine Unfreiheit zu glauben. Als geistiges Wesen hält es der Mensch in der Unfreiheit nicht aus. Es ist seine Berufung, die Macht, die ihn unterjocht, zu stürzen. Der erste Schritt in diesem Unternehmen besteht nun darin, die fremde Macht zu negieren. Da Gott seinem Begriffe nach das absolut Geltende, die unentrinnbare Macht ist, gelingt die Befreiung nur dadurch, dass seine Existenz überhaupt, damit das absolute Gebot im Denken geleugnet wird. Der klare Gedanke dieses Leugnens ist der erste Satz der Feuerbachschen Religionskritik, die von Marx übernommen und von den Marxisten kanonisiert worden ist. Zitat: Die Religion ist die Entzweiung des Menschen mit sich selbst. Er setzt sich Gott als ein ihm entgegengesetztes Wesen gegenüber. Gott ist nicht, was der Mensch ist. Der Mensch nicht, was Gott ist. Gott ist das Unendliche, der Mensch das endliche Wesen. Gott vollkommen, der Mensch unvollkommen. Gott ewig, der Mensch zeitlich. Gott allmächtig, der Mensch ohnmächtig. Gott heilig, der Mensch sündhaft. Gott und Mensch sind Extreme. Gott das schlechthin Positive, der Inbegriff aller Realitäten, der Mensch das schlechtweg Negative, der Inbegriff aller Nichtigkeiten. Aber der Mensch vergegenständlicht in der Religion sein eigenes geheimes Wesen. Es muss also nachgewiesen werden, dass dieser Gegensatz, dieser Zwiespalt von Gott und Mensch, womit die Religion anhebt, ein Zwiespalt des Menschen mit seinem eigenen Wesen ist. Zitat Ende. Feuerbach, Das Wesen des Christentums, Seite 101. Das ist eigentlich ein vollkommen richtiger Gedanke. Nur haben Feuerbach und Marx ihn nicht ganz verstanden. Das eigene Wesen des Menschen ist nämlich der absolute Geist, das heißt Gott, was weder Feuerbach noch Marx so gesehen haben. In dieser einseitigen Religionskritik ist der Kerngedanke der Moderne klar formuliert. Ebenso klar erweist er sich aber nicht als Kritik der Religion überhaupt, sondern nur als Kritik der mosaischen Religion. Die christliche Religion hat Feuerbach damit nicht erreicht. Letzteres ist unbemerkt geblieben. Es ist unbemerkt geblieben, weil das Christentum im Denken dem Judaismus verhaftet geblieben und damit gegen diesen wehrlos ist. Das wiederum war nur möglich, weil die Christen nicht mehr glauben. Sie können nicht mehr glauben, weil die Vorstellungen, welche den Inhalt des Glaubens bilden, in sich widersprüchlich sind. Das einseitige jüdische Denken verwirft sie deshalb. Das Christentum kennt nur dieses Denken und ist so gegen das Judentum ohnmächtig. Fußnote: Ludwig Andreas Feuerbach war ein religionskritischer deutscher Philosoph. Er studierte Theologie in Heidelberg und Philosophie bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Berlin, dessen Lehren er aufnahm und fortführte. 1830 erschienen seine Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, in denen er die Religion als Menschenwerk bezeichnete und den Glauben an die Unsterblichkeit verwarf. Das Buch wurde verboten und Feuerbach wurde aus dem Staatsdienst entlassen. In seinem wohl berühmtesten Buch »Das Wesen des Christentums« von 1841 formulierte er seine bis dahin schärfste Religionskritik und bekannte sich darin zum Atheismus. Ende der Fußnote. Das päpstliche Gejammere kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Glaubensverlust ein Gewinn an Freiheit ist und dem Wesen des Geistes entspricht. Für den Geist ist erst Wissen durch Denken die der Wahrheit angemessene Form. Nur diese höchste Form des Geistes ist Freiheit. Aber die Leere, die der Verlust des Glaubens hinterlässt, kann nicht dauern. Mit Urgewalt saugt sie das Erkennen in sich ein. Horror vacui. Die Philosophie steht bereit, das Vakuum zu füllen, den christlichen Glauben aus dem Denken zu rechtfertigen und ihm wieder Lebenskraft einzuhauchen. Luther hatte die theologischen Grundlagen des höheren Selbstverständnisses Gottes, dass er Freiheit ist, in der Sprache der Vorstellung, also unzulänglich, gefasst. Die zureichende Form dieses Gedankens ist erst mit der Hegelschen Logik gewonnen. Feuerbach holt das göttliche Wesen ein und versetzt es in den Menschen. Das ist eine große Tat. Vor ihm hatte das nur Hegel so klar gedacht. Feuerbach fällt dann aber hinter Hegel zurück, weil ihm der logische Gedanke der Identität von Identität und Nicht-Identität verschlossen geblieben ist. So gerät ihm seine philosophische Tat zum Misserfolg. Er holt Gott aus dem Jenseits, um ihn im Menschen verschwinden zu lassen, der dadurch von jeglicher Verantwortung entbunden wird. Die von Gott losgebundene Menschheit wird Satan. Die Moderne, die Gott nicht mehr, sondern nur noch den Menschen kennt, ist die real durchgeführte Kritik der mosaischen Religion, die wesentlich diese Trennung des Schöpfers von seinem Geschöpf ist. An dieser ist die Welt zu Schanden geworden, das Babylon der Apokalypse. Offenbarung 18, Vers 2 fortfolgend. Diese Kritik ist aufgeführt worden als Turmbau zu Babel, als Errichtung einer Welt, die das Reich des Menschen sein sollte, in dem der Mensch sich als geborgen und in diesem Sinne als erlöst erleben sollte, in der er aber die Hölle erleidet. Er erleidet die Hölle in dem Sinne, dass ihm genommen wird, was für ihn als Geist wesentlich ist, an erster Stelle die Gemeinde mit seinesgleichen in Gott. Er wird so zum vereinsamten Menschen, zur absoluten Ohnmacht. Diese ist die Extremform der Unfreiheit, weil der Eigenwille des Geistes an jedem beliebigen Widerstand zu Schanden wird. Es liegt im Begriff und ist nur durch den Nachvollzug der spekulativen Logik zu verstehen, dass die reale Kritik als Realität den kritisierten Geist des Judentums an sich hat. Diese Realität, als die Widerwärtigkeit im Sinne Jakob Böhmes, ist die weltliche Erscheinung des jüdischen Geistes. Dieser ist der unfreie Geist, denn er kann sich nicht als wahrhafte Unendlichkeit, nicht als wahrhaften Gott, denken. Dass er sich als Geist überhaupt weiß, als der Unschaubare, ist erst der Anfang der Freiheit. Um es nicht im Unklaren zu lassen, die Realität, die den Geist des Judentums an sich hat, ist der Kultus des Geldes. Die Unfreiheit erscheint zuallererst als System der Sachzwänge des Geldmachens. Angela Merkel vermeidet diesen Ausdruck, weil er Nachdenklichkeit erzeugen könnte. Sie sagt lieber, das ist alternativlos. Karl Marx sprach, Zitat, vom stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse, Zitat Ende. Im Judentum ist die Freiheit Gottes in die Freiheit des Geldmachens gesetzt. Geld machen darf hier nicht mit Schaffung von Reichtum verwechselt werden. Geld machen in der entwickelten Formbestimmtheit des Finanzkapitals ist Entreicherung der Schaffenden und Bereicherung der Raffenden vermittels des Zinseszinsmechanismus. Diese Momente gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Münze. Gegenwärtig ist die ganze propagandistische Kraft der Judenheit darauf gerichtet, diese Wahrheit dem allgemeinen Bewusstsein fernzuhalten. Dieses wird die das Tagesgespräch beherrschenden Rettungsschirme nicht mehr dulden, wenn es erkennt, dass sie nichts anderes sind als Manöver zur Bewahrung der in jüdischer Hand gebündelten Rechtstitel auf Entreicherung der schaffenden Völker.